Fußnote. Plädieren Sie im Netz zum Beispiel für ein Tempolimit. Sie werden überrascht sein, wie sehr sich besonders deutsche Männer über die Freiheit, auf Autobahnen zu rasen, definieren. Die Entfesselung auf der Autobahn scheint das wichtigste Elixier ihrer Heldenreise zu sein. Ende der Fußnote. Regulierungen von Aspekten unseres Lebensstils, die identitätsstiftend sein können, meine Mobilität, meine Essgewohnheiten, meine Konsumvorlieben, werden als Angriff auf die eigene Freiheit und somit als Angriff auf das Selbst empfunden. Das tribalistische Momentum greift und wir nehmen Einschränkungen persönlich. Diese Erzählung zeigt aber auch sehr gut den narrativen Hebel, den man nutzen könnte, um Menschen von der Wichtigkeit klimapolitischen Handelns zu überzeugen, das persönlich nehmen. Dazu muss man eine Erzählung finden, die uns die Klimakrise mindestens genauso persönlich nehmen lässt wie vermeintlich unfaire Einschränkungen. Wir müssen von den Einschränkungen für alle von uns erzählen, die eine Klimakatastrophe mit sich bringt. Wir müssen die wahren Antagonisten, raffgierige Konzerne, verantwortungslose Politikerinnen, gekaufte Wissenschaftler klar benennen und auch ihr Vergehen, Raubbau an unserem gemeinsamen, wertvollsten Gut, der Erde. Wir müssen eine mächtige In-Group schaffen, all derjenigen, die die Klimamärchen nicht mehr glauben und stattdessen handfesten Schutz unserer Lebensgrundlagen wollen. Jedes abgeschaltete Kohlekraftwerk, jedes neu gebaute Windrad muss zu einem gefeierten Meilenstein auf der Heldenreise der Vernünftigen werden. Schon der Begriff Vernunft muss zurückerobert werden von den Politikern, die faule Kompromisse als vernünftig verkaufen, die das Auto also in der Mitte der Straße steuern. Gegen diesen destruktiven Nicht-Angriffspakt zwischen den Antagonisten müssen wir anerzählen mit einer positiven Geschichte von gemeinsamer, friedlicher Veränderung. Erst diese protagonistisch protestierende Haltung vieler schafft ein mobilisierendes Gefühl von politischer Betroffenheit wie Selbstwirksamkeit, nicht zuletzt, weil man sich dank ihrer als Widerständler inszenieren kann. Die Masterplots der Rettung, der Underdogs, der Metamorphose, sie erlauben uns die Erzählung einer fruchtbaren Rebellion, einmal Frodo sein und Held der eigenen Geschichte bleiben.